Ich schreib auf Geschwindigkeit, Wörter federleicht und lass Gedanken fantasieren. Ich zieh den Vorhang auf, Menschen lachen laut und fang an zu balancieren. Stell die Schatten scharf, bring Licht in diesen Tag, tanz auf den Dächern dieser Zeit. Bin derselbe trotzdem fremd, für jeden, der mich kennt, kaum einer weiß Bescheid. Ich sitz einfach hier, ohne einen leisen Hauch zu wissen, was passiert. Und ich schreibe dir, ich denke mir nichts aus, nur nach, wie ich es formulier. Umrahm das Bild, in dem ich tauch, mach mir Luft und atme auf. Nimm den Sonnenaufgang mit. Verträum mal ich mir aus, wie du jedes Wort durchschaust. Bewach den Tag mit stolzem Blick. Leg die Hände auf Papier, ein Geheimnis hab bei dir, in der Hoffnung, dass du es erkennst. Ich sitz einfach hier, ohne einen leisen Hauch zu wissen, was passiert. Und ich schreibe dir, ich denke mir nichts aus, nur nach, wie ich es formuliere.